Offenbarung Kapitel 9. Und der fünfte Engel posaunete, und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde, und ihm ward der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es ging auf ein Rauch aus dem Brunnen wie ein Rauch eines großen Ofens, und es ward verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens, und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde. Und ihnen ward Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es ward zu ihnen gesagt, dass sie nicht beleidigten das Gras auf Erden, noch kein grünes, noch keinen Baum, sondern allein die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes an ihren Stirnen. Und es ward ihnen gegeben, dass sie nicht töteten, sondern sie quäleten 5 Monden lang. Und ihre Qual war wie eine Qual vom Skorpion, wenn er einen Menschen haut. Und in denselbigen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden, werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sind gleich den Rossen, die zum Kriege bereit sind, und auf ihrem Haupt wie Kronen dem Golde gleich, und ihr Antlitz gleich der Menschen Antlitz, und hatten Haar wie Weiberhaar, und ihre Zähne waren wie der Löwen, und hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Rasseln ihrer Flügel wie das Rasseln an den Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen, und hatten Schwänze gleich den Skorpionen, und es waren Stacheln an ihren Schwänzen, und ihre Macht war, zu beleidigen die Menschen 5 Monden lang, und hatten über sich einen König, einen Engel aus dem Abgrund, dessen Name heißt auf Hebräisch Abaddon, und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Ein Wehe ist dahin, siehe, es kommen noch 2 Wehe nach dem. Und der sechste Engel posaunete, und ich hörete eine Stimme aus den 4 Ecken des güldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse auf die 4 Engel, gebunden an den großen Wasserstrom Euphrat. Und es wurden die 4 Engel los, die bereit waren auf 1 Stunde und auf 1 Tag und auf 1 Monden und auf 1 Jahr, dass sie töteten das 3. Teil der Menschen. Und die Zahl des riesigen Zeuges war 4000 mal 1000, und ich hörete ihre Zahl. Und also sah ich die Rosse im Gesichte, und die darauf saßen, dass sie hatten feurige und gelbe und schwefelige Panzer, und die Häupter der Rosse wie Häupter der Löwen, und aus ihrem Munde ging Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen 3 ward getötet der 3. Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihrem Mund ging. Denn ihre Macht war in ihrem Munde, und ihre Schwänze waren den Schlangen gleich, und hatten Häupter, und mit denselbigen taten sie Schaden. Und blieben noch Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, noch Buße taten für die Werke ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Teufel und die güldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, welche weder sehen noch hören noch wandeln können, die auch nicht Buße taten für ihre Morde, Zauberei, Hurerei und Dieberei.